Geh zur Seite, Kerk, West-Berliner Mike. Willkommen in der Stadt, wo Battle-Messer ziehen heißt. Sonny zieht die Fäden, ihr seid alle meine Schachfiguren. 2015, Rap braucht immer noch kein Abitur. Rap ist Geld, weil die Nutte für mich ackern geht. Wie deine Tante, die bei irgendwelchen Truckern bläst. Yeah, es ist Ghetto-Rap, Elektro-V. Sonny, ich bin straight und ficke nicht mit deinem Techno-Sound. Kokain und Nutten, was für witzige Vergleiche. Du Missgeburt, mach hier nicht auf 50 Cent für Weiße. Es ist meine Stadt, benimm dich wie ein Gast. Leg das Koka auf die Flügel von dem Adler auf dem Pass. Yeah, Deutschland schafft sich ab. Sonny feuert Gunshots im Takt. Auf die ganze Szene mit der Panzerfaust. Fick dein Pop-Rap, du Schwuchtel, das ist Underground. Yeah, West-Berlin, Gangster, Gangster. Süd-Berlin, Gangster, Gangster. Sonny Black, Gangster, Gangster. Carlo Koks, Nutten 3, Gangster, Gangster. Yeah, West-Berlin, Gangster, Gangster. Süd-Berlin, Gangster, Gangster. Sonny Black, Gangster, Gangster. Carlo Koks, Nutten 3, Gangster, Gangster. Ich bunker meine Scheine in der Blechbüchse. CCN Sound fresh aus der Crackküche. Armes Deutschland, ich ficke deine Huren und vergifte deine Jugend, es ist Drogendealer-Rap, check den Kokainerkurs. Animus ist weg und Flair ist ein Conchita-Wurst. Mein Bezirk macht Welle, Wessis kriegen Schock. Ein Wort über Mama und ich stech dir in den Kopf, yeah. Ich bin zurück und glaub mir, Rache ist süß. Guck, wie jeder Rapper meine Kacke frisst, tschüss. 14 Jahre Ghetto hat mich sehr krass verändert. Damals BVG, jetzt der Stern auf dem Lenkrad. Ich spiele dir das Lied vom Tod auf der Violine. Dein Rap ist Pussy, mein Rap ist Guillotine. Es ist Gangster immer, wenn ich auf die Kripo ziele. Jede Fotze kommt auf die Bushido-Schiene. Note, yeah. West-Berlin, Gangster, Gangster. Süd-Berlin, Gangster, Gangster. Sonny Black, Gangster, Gangster. Carlo Koks, Nutten 3, Gangster, Gangster. Yeah, West-Berlin, Gangster, Gangster. Süd-Berlin, Gangster, Gangster. Sonny Black, Gangster, Gangster. Carlo Koks, Nutten 3, Gangster, Gangster. Mafioso style, reservations. Name a rapper that I ain't influenced. Large on the street scene. Every time I touch my mafioso style, reservations. Name a rapper that I ain't influenced. Large on the street scene. Every time I touch my